In verwandelter Gestalt und unter anderem Namen verbreitet der Lilith-Mythos sich überall. Es gibt christliche Versionen der Lilith-Legenden im griechisch-byzantinischen, syrischen, äthiopischen, südslawischen und rumänischen Raum. In der Sage vom Tannhäuser erscheint sie als Frau Venus auf dem Hörselberg. Als Hexe geht sie in die Märchen ein und lebt in der schönen Lorelei fort, die neben anderen Dichtern Heinrich Heine und Josef von Eichendorff besungen haben. Überall im Patriarchat hat diese Verteufelung des Weiblichen stattgefunden, als Ausdruck der männlichen Urangst vor dem weiblichen Elementarcharakter. Diese Zusammenhänge hat die Tiefenpsychologie erkannt, allerdings auf patriarchale Weise. Die feministische Forschung hat die Hintergründe eines Konzepts wie der bösen Anima aufgedeckt, das C.G. Jung zu einem Archetyp, einem Urbild der Seele in Gestalt der furchtbaren Mutter erklärt hatte. Aber dieses angebliche Urbild ist in Wirklichkeit ein Zerrbild des einstigen großen Weiblichen. Es ist der Ausdruck der gestörten Urbeziehung des Mannes zur Frau. Das Urbild der großen Muttergöttin ist nicht und war niemals furchtbar, sondern der Inbegriff göttlicher Schöpferkraft. Sterben und Tod sind darin enthalten, aber nicht als das Böse, sondern als Teil des Lebens, als der ewige Kreislauf des Werdens und Vergehens. Erst die Unterwerfung der Frau, erst die Vergewaltigung der Göttin durch den gewalttätigen und eifersüchtigen Vatergott, die Saat des Hasses zwischen den Geschlechtern, konnte aus der Göttin des Himmels und der Erde die furchtbare Mutter machen. Darin steckt die Angst vor ihrer Rache. Und diese Angst ist berechtigt. Denn es ist ein psychisches Gesetz, das alles Verdrängte sich unweigerlich rächt. Die patriarchale Psychologie will das nicht immer wahrhaben. Auch der mehrfach genannte und zitierte Tiefenpsychologe und Lilith-Forscher Sigmund Hurwitz scheint patriarchale Vorurteile verinnerlicht zu haben, wenn er schreibt: